In eben jener Zeit finden wir Knecht zudem noch mit einer recht umfangreichen Arbeit beschäftigt. Er beteiligte sich an dem jährlichen Wettbewerb der Waldzeller Elite. Möglich, dass Knecht mit dem von ihm konzipierten Spiel nur den Oberen und auch sich selbst zu beweisen wünschte, dass er über dem Gastspiel in Mariafels und seiner diplomatischen Mission als Glasperlenspieler nichts an Übung, Elastizität, Eleganz und Virtuosität eingebüßt habe. So schrieb Knecht einmal: Das Spiel, wie ich es meine, umschließt nach absolvierter Meditation den Spieler so, wie die Oberfläche einer Kugel ihren Mittelpunkt umschließt und entlässt ihn mit dem Gefühl, eine restlos symmetrische und harmonische Welt aus der zufälligen und wirren gelöst und in sich aufgenommen zu haben. Zu seiner Überraschung allerdings hörte er schon bald, ihm sei der erste Preis zugesprochen. Das Erlebnis dieses zweifachen Glücks teilte Knecht sogleich mit seinem Altmusikmeister. Ich bin sehr glücklich, Verehrter, wie du dir denken kannst. Erst die erfolgreiche Durchführung meiner Mission und deren ehrenvolle Anerkennung durch die Ordensleitung, samt der mir so wichtigen Aussicht auf baldige Rückkehr in die Heimat, zu den Freunden und zum Glasperlenspiel, und nun dieser erste Preis. Das ist in der Tat viel auf einmal. Ich bin glücklich, ja. Aber ich könnte nicht sagen, dass ich fröhlich bin. Auf eine karge Zeit hin, oder doch eine, die mir so erschien, kommen diese Erfüllungen für mein innerstes Gefühl etwas zu plötzlich und zu reichlich. Und so ist meiner Dankbarkeit eine gewisse Bangigkeit beigemischt, so als bedürfe es im randvoll gefüllten Gefäß nur noch eines hinzukommenden Tropfens, um alles wieder fragwürdig zu machen. Aber betrachte dies bitte als nicht gesagt, denn hier ist jedes Wort schon zu viel. Wir werden sehen, dass das randvoll gefüllte Gefäß bald noch mehr als nur einen Tropfen aufzunehmen bestimmt war. In der kurzen Zeit bis dahin aber lebte Josef Knecht seinem Glück und der ihm beigemischten Bangigkeit mit einer Hingabe und Intensität, als hätte er die nahe bevorstehende große Änderung vorausgefühlt. Knecht hatte beschlossen, seine endgültige Rückkehr nach Waldzell auf das Frühjahr zu verlegen, auf die Zeit des großen öffentlichen Glasperlenspiels. Als er dort eintraf, wurde amtlich bekannt gegeben, dass der Magister ernstlich erkrankt und außerstande sei, das Spiel zu leiten. Bereits am zweiten Spieltage verbreitete sich das Gerücht, Magister Thomas' Befinden habe sich verschlechtert und sein Leben sei in Gefahr. Seither lag ein schwerer und finsterer Druck über der ganzen Veranstaltung, deren äußerer Ablauf sich dennoch in korrekter Form vollzog. Von der Freude und Gehobenheit aber, die man bei diesem Feste kannte und erwartete, war wenig zu spüren. Und es kam noch schlimmer. Am vorletzten Spieltage schloss der Schöpfer des Festspieles, Magister Thomas, für immer die Augen. Die Frage der Wiederbesetzung seines hohen Amtes wurde natürlich eifrig besprochen. Nirgends eifriger als in der Elite der Glasperlenspieler. Unterdessen erschienen jeden Tag hohe und höchste Beamte der Ordensleitung und der Erziehungsbehörde im Spielerdorf. Und jeden Augenblick wurden Einzelne aus der Elite wie aus der Beamtenschaft zu Befragungen abgerufen. Auch Josef Knecht wurde des Öfteren abgerufen und befragt. Eines Abends kam sein Freund Tigularius höchst aufgeregt ins Gästehaus gelaufen, suchte Josef, zog ihn in eine leere Kammer und schloss die Tür. Josef! Josef, mein Gott, ich hätte es doch ahnen können! Ich hätte es wissen müssen! Es lag ja gar nicht so fern! Ach, ich bin ganz außer mir und weiß wahrhaftig nicht, ob ich mich freuen soll. Und er, der immer über alles im Spielerdorf genauestens informiert war, berichtete eifrig, dass es mehr als wahrscheinlich sei, schon so gut wie gewiss, dass Josef Knecht zum Glasperlenspielmeister gewählt werden würde. Josef, sie machen dich zum Magister. Knecht spürte etwas wie ein Ja in seiner Seele. Etwas wie die Empfindung, er habe es ja gewusst und erwartet. Es sei ja richtig und natürlich. Er legte dem erregten Kameraden die Hand auf den Mund. Sprich nicht so viel, Amike. Ich will diesen Klatsch nicht wissen. Geh zu deinen Kameraden. Tigularius verstummte vor diesem Blick, aus dem ihm ein neuer, ihm noch nicht bekannter Mensch ansah. Er erbleichte und ging hinaus. Später hat er erzählt, er habe Knechts merkwürdige Ruhe und Kälte in jenem Moment wie einen Schlag, eine Beleidigung wie eine Ohrfeige empfunden, einen Verrat an ihrer alten Freundschaft und Vertrautheit, ein kaum begreifliches Vorwegnehmen seiner demnächstigen Stellung als höchster Vorgesetzter. Erst im Weggehen, und er ging wirklich wie ein Geschlagener weg, sei der Sinn dieses unvergesslichen Blickes ihm aufgegangen, dieses fernen, königlichen, aber nicht minder leidenden Blickes. Und er habe begriffen, dass sein Freund das ihm Zugefallene nicht stolz, sondern in Demut angenommen habe. Thank you.